Sie sind im Kaufhaus und möchten Koffer kaufen. Was erfahren Sie über die Koffer? Sommerzeit, Ferienzeit. Hier unsere besonders preisgünstigen Vorschläge für Sie. Beachvolleyball mit Pumpe, Gewicht ca. 280 Gramm, 4,99 Euro. Kofferset, dreiteilig, in verschiedenen Größen und Farbkombinationen, 39,90 Euro. Sonnenschirme, rund oder eckig, 185 x 125 cm oder Durchmesser 180 cm, für nur 19,50 Euro in unserer Gartenabteilung. Dort finden Sie auch Gartentischdecken aus Polyester. Sie hören jetzt den Text noch einmal.